Am 15. August fand vor dem Kangwha-Tor in Seoul unter Leitung vom südkoreanischen Vorbereitungskomitee für gemeinsame nationale Feierlichkeiten zum 15. August eine Gedenkfeier zum Tag der Befreiung Koreas statt. Das ging aus der südkoreanischen Zeitung Dongil News hervor. Auf der Veranstaltung, an der mehr als 300 Bürgerinitiativen und gesellschaftliche Organisationen teilnahmen, betonten die Redner, die USA und Japan seien Urheber der nationalen Spaltung und der Süd und Nord sollten durch nationale Zusammenarbeit für die Einheit die Würde der Landsleute verteidigen. Und an demselben Tag unterstrich der Sprecher des Landesvereins der USA-Koreaner in seiner Erklärung zum 71. Jahrestag der Befreiung des Vaterlandes, dass unsere Nation mit eigener Kraft und Klugheit die Frage der Wiedervereinigung des Vaterlandes lösen solle.